Schwarze Wolken ziehen auf. Es ist Zeit für uns zu gehen. Steh auf und folge mir. Was ist los? Kannst du mich nicht verstehen? Was ist nur aus dir geworden? So warst du sonst nie. Falls du mich nicht hören kannst, folge der Melodie. Du siehst den ganzen Tag nur das, was man dir zeigt. Drum hörst du nicht, was ich dir sage, weil es deinen Horizont übersteigt. Ich kann dir sagen, was ich will. Ich spiel dir einfach etwas vor. Du hörst doch eh nicht hin. Nur die Melodie bleibt dir im Ohr. Warum hörst du nicht zu? Was ich sage, ist dir egal. Ich würde dir gerne helfen. Es ist allein deine Wahl. Tausendmal hab ich's dir gesagt. Schalte ab und lies ein Buch. Doch du verstehst die Realität nicht mehr. Du bist ein Sklave, es ist ein Fluch. Was ist bloß aus dir geworden? So warst du sonst nie. Falls du mich nicht hören kannst, folge der Melodie. Warum hörst du nicht zu? Was ich sage, ist dir egal. Ich würde dir gerne helfen. Es ist allein deine Wahl. Ich denke, du wirst nicht hören, weil ich nicht so bin. Doch liegt mir zu viel an deiner Seele. Nimm doch nicht immer alles als gegeben hin. Warum hörst du nicht zu? Was ich sage, ist dir egal. Ich würde dir gerne helfen. Es ist allein deine Wahl.